Vor einiger Zeit habe ich eine Erzählung gelesen mit dem Titel Jamilia von dem kirgisischen Dichter Chingis Aitmatov. Und diese Geschichte hat mich angeregt zu dem nun folgenden Lied. Das Lied soll keine Nacherzählung sein, sondern ich versuche, die Stimmung dieser Erzählung aufzugreifen und wiederzugeben. Am Fluss. Es wird Abend, siehst du auch die alten Weiden dort am Fluss. Komm, in ihrem Schatten kühlst du deinen müden Fuß. Wie die Weiden ihre Zweige sehen, wie dicht sie sind und schwer. Für die Nacht sind wir geborgen, unsere Ängste vor dem Morgen trägt der Strom bis in das Meer. Und es kennt ein sanfter Wind das grüne Haar der Trauerweiden. Hörst du auch das Raunen dieser Stimmen überm Fluss? Will ich nur nicht fragen, was wird aus uns beiden, weil ich weiß, dass ich mich vor der Antwort fürchten muss. Diese Glut am Horizont und die Luft, die brandig riecht, Dunst vom anderen Ufer, der zu uns herüberkriecht. Lasst uns ruhig warten, später, wenn der Wind sich dreht. Wirst du so wie ich erkennen, dass nur Stoppelfelder brennen und die Sonne untergeht? Es kennt ein sanfter Wind das grüne Haar der Trauerweide. Hörst du auch das Raunen dieser Stimmen überm Fluss? Lauschen will ich nur nicht fragen, was wird aus uns beiden, weil ich weiß, dass ich mich vor der Antwort fürchten muss. Rufen, Hunde bellen und jetzt fällt ein Schuss. Mein Knie, es schmerzt, es fallen rote Tropfen in den Fluss. Nein, noch fließt kein Blut, der Krampf löst sich in meinem Bein. In den Ufer Sand geflossen, ungeschickt von mir vergossen ist der Rest von unserem Wein. Und es kennt ein sanfter Wind das grüne Haar der Trauerweide. Hörst du auch das Raunen dieser Stimmen überm Fluss? Lauschen will ich nur nicht fragen, was wird aus uns beiden, weil ich weiß, dass ich mich vor der Antwort fürchten muss. Kennst du das Lied von jenem Weisen, der am Wasser saß? Nach Jahr und Tag die Namen seiner Feinde fast vergaß. Und